Die Letzten von Mein blaues Buch von Hermann Löns. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die Letzten. Es steht auf blankem Heidbrink am grauen Findelstein ein alter, hoher Machangel, so hagstolz und allein. Der Stein, der wird zerschossen, der Strauch der Axt verfällt, der Brink wird abgefahren, sie passen nicht mehr in die Welt. Ende von Die Letzten.